Morning, good morning, good morning, my friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, meine Freunde. Daniel and me have just been talking. Daniel und ich haben uns gerade unterhalten. And I said, I love to go through the Bible verse by verse. Und ich habe gesagt, dass ich es liebe, Vers für Vers durch die Bibel zu gehen. And he confirmed, yeah, it's really good. Und bestätigte, dass das wirklich gut ist. And I said, if Jesus doesn't come back before, we'll go through the whole Bible. Dann habe ich gesagt, dass wir die ganze Bibel durchgehen, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. And then I said, we hope he comes back before we get to Leviticus and Job. Aber dass ich hoffe, dass wiederkommt, bevor wir zu 3. Mose und Hiob kommen. And Daniel says, when we get there, we will start to pray, Maranatha, come Lord Jesus. Und Daniel sagte, wenn wir dort angelangt sind, beten wir, Maranatha, komm Herr Jesus. You see, even when we record our devotions, we are full of joy. Siehst du, auch beim Aufnehmen unserer Morgenandachten sind wir voll Freude. This life with Jesus is never boring. Denn das Leben mit Jesus ist niemals langweilig. Verse 11 in Colossians chapter 2. Vers 11 in Kolosser 2. Through our union with him, we have experienced circumcision of heart. Durch unsere Vereinigung mit ihm haben wir die Beschneidung des Herzens erfahren. Now, you know that the Bible talks about circumcision of the flesh and of the heart. Du weißt sicher, dass die Bibel von der Beschneidung des Fleisches und des Herzens spricht. And the circumcision of the flesh was nothing else but a picture of the true circumcision. Und die Beschneidung des Fleisches war nichts weiter als ein Bild für die wahre Beschneidung. Which of course is the removing of the sinful nature. Was natürlich das Entfernen der sündhaften Natur ist. That's what it means. Das bedeutet es. So look at this beautiful statement. Also schau dir diese schöne Aussage an. It is through our union with him that we have experienced this circumcision. Durch unsere Vereinigung mit ihm haben wir die Beschneidung des Herzens erfahren. So our sinful nature has been removed from us, not through our hard work. Unsere sündhafte Natur wurde also nicht durch unsere harte Arbeit von uns entfernt. It's not been removed from us because we read the Bible and pray. Sie wurde nicht entfernt, weil wir die Bibel lesen und beten. Even though these things are very important. Obwohl beides sehr wichtig ist. But we have to over and over and over again bring ourselves back to our union with Jesus. Aber wir müssen immer und immer wieder zu unserer Einheit mit Jesus zurückkommen. It's that union, that beautiful new covenant that has done the circumcision in our hearts. Es ist diese Vereinigung, dieser schöne neue Bund, der die Beschneidung unserer Herzen bewirkt hat. And we can only experience what happened on the cross by faith. Und wir können das, was am Kreuz geschah, nur durch Glauben erleben. So look at the next statement. Also schau dir die nächste Aussage an. All of the guilt and power of sin has been cut away. That talks about circumcision. Alle Schuld und Macht der Sünde wurde weggeschnitten. Das spricht von Beschneidung. The natural circumcision, the foreskin was cut away. Bei der natürlichen Beschneidung wurde die Vorhaut weggeschnitten. And in the spiritual circumcision, the sinful nature has been cut away. Und bei der geistlichen Beschneidung wurde die sündhafte Natur abgeschnitten. So look. There is no more guilt. Schau, da ist keine Schuld mehr. Christians are not supposed to be living with any kind of guilt. Christen sollten mit keinerlei Schuld mehr leben. If you feel guilt because you've sinned, well, repent from your sin. Wenn du Schuld empfindest, weil du gesündigt hast, dann tue Buße für diese Sünde. But don't try to get rid of the guilt of your sin by making up for the bad things you've done. Aber versuche nicht, die Schuld deiner Sünde loszuwerden, indem du versuchst, sie wieder gut zu machen. So many Christians criticize the Catholics, but yet they do the same thing, just it looks a little bit different. Viele Christen kritisieren die Katholiken, tun aber das Gleiche, nur dass es etwas anders aussieht. So when they've fallen into sin, they're now trying to do all sorts of good things to get rid of the guilt. Wenn sie in Sünde gefallen sind, versuchen sie nun alles mögliche Gute zu tun, ihre Schuld loszuwerden. The guilt has been removed through your union with Jesus Christ in no other way. Deine Schuld ist durch die Vereinigung mit Jesus Christus entfernt worden und auf keine andere Weise. So if you fall into sin, you have to always come back in your heart with to your union with Jesus. Wenn du also in Sünde gerätst, musst du immer in deinem Herzen zu deiner Einheit mit Jesus zurückkommen. It's the only freedom for guilt. Das ist die einzige Freiheit von Schuld. But look what it says afterwards. Aber schau, wie es weitergeht. I think it's so beautiful. Das finde ich so schön. That not only the guilt, but the power of sin, that's the sinful nature. Denn nicht nur die Schuld, sondern auch die Macht der Sünde, das ist die sündhafte Natur. It has been cut away and is now extinct because of what Christ, the Anointed One, has completed for us. Ist nun ausgelöscht aufgrund dessen, was Christus, der Gesalbte, für uns vollbracht hat. Do you remember how often I've said this? Erinnerst du dich, wie oft ich gesagt habe? that you do not act according to your identity, but you act according to your perceived identity. Dass du dich nicht gemäß deiner tatsächlichen, sondern gemäß deiner wahrgenommenen Identität verhältst. So if you perceive yourself as a sinner that is saved by grace, wenn du dich also als Sünder, der durch Gnade errettet wurde, wahrnimmst, but still a sinner, aber immer noch ein Sünder, you will for all the rest of your life struggle against sin. Dann wirst du für den Rest deines Lebens mit Sünde kämpfen. What would happen if you would see yourself just like this? Was würde passieren, wenn du dich selbst so sehen würdest? Through my union with Jesus, the power of sin has been cut away. Durch meine Vereinigung mit Jesus wurde die Macht der Sünde abgeschnitten. I mean cut off. Weggeschnitten. Not the power of temptation. Nicht die Macht der Versuchung. But the power of the sinful nature. Aber die Macht der sündhaften Natur. I can tell you what happened. Ich kann dir sagen, was passieren würde. You would face temptation like everybody else. Du wirst Versuchung gegenüberstehen wie alle anderen auch. But you would look at the union with Jesus inside of your heart and say, thank you that I don't have to sin. Aber du würdest in deinem Herzen auf deine Einheit mit Jesus schauen und sagen, danke, dass ich nicht sündigen muss. Because you now perceive yourself as somebody that has been set free from the power of sin. Denn du nimmst dich nun als jemand wahr, der von der Macht der Sünde befreit wurde. So you have to perceive yourself exactly through the way, in the same way that God perceives you. Du musst dich also genau so sehen, wie Gott dich sieht. Somebody that lives in perfect union with Jesus. Als jemanden, der in vollkommener Einheit mit Jesus lebt. And through this union, the power of sin has been cut off. I mean, think about it, cut off. Und durch diese Einheit ist die Macht der Sünde abgeschnitten. Überleg mal, abgeschnitten. But you know what? Aber weißt du was? It would be nice if it would be cut off. Es wäre schon schön, wenn sie weggeschnitten wäre. But that's not the whole truth. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. It's not only cut off. Sie ist nicht nur abgeschnitten. Look what it says. Schau, was da steht. All of the guilt and power of sin has now been cut off and is extinct. Alle Schuld und Macht der Sünde wurde weggeschnitten und ist nun ausgelöscht. Extinct. Ausgelöscht. But Reinhard, why is my sinful nature so strong and I can't overcome? Well, if it's extinct. Aber Reinhard, warum ist meine sündhafte Natur so stark, dass ich sie nicht überwinden kann, wenn sie ausgelöscht ist? Because you will have what your heart believes. Weil du immer das hast, was dein Herz glaubt. If you start to believe that it really has been extinct, you will see that sin cannot control you anymore. Wenn du wirklich glaubst, dass sie tatsächlich ausgelöscht ist, wirst du sehen, dass Sünde dich nicht mehr beherrschen kann. See you tomorrow. Bis morgen.